eine Weltpropaganda gegen uns wird beantwortet mit einer Weltpropaganda für uns. Was Propaganda ist, welche Macht sie darstellt, mit welchen Mitteln und Methoden sie betrieben wird, das wissen wir. Wir haben sie nicht am grünen Tisch gelernt. Wir sind ihre Meister geworden in ihrer praktischen Handhabung für die Arbeit des Tages. Deutschland wird nicht am Rasseproblem zerfallen, im Gegenteil. In seiner Lösung liegt die Zukunft unseres Volkes. Wir werden hier, wie auf vielen anderen Gebieten der ganzen Welt, bahnbrechend voranschreiten. Die Revolution, die wir gemacht haben, ist von epochaler Bedeutung. Wir wollen, dass sie in der konsequenten Lösung der Rassenfrage den Schlüssel zur Weltgeschichte finden.